Am 22. Februar wurde das 32. Wissenschaftlich-Technische Festival der Kim-Il-sung-Universität eröffnet. Die Lehrer, Forscher, Doktoranden und Studenten der Universität, die am Festival teilnehmen, haben mehr als 280 Materialien zur Schau gestellt, die zur Verbesserung des Lebens des Volkes und den Aufbau der Wirtschaftsnation beitragen können. Das Festival, das in 9 Sektionen wie Mathematik und Physik, Elemente und Einrichtungen, Landwirtschaft und Biotechnologie und Medizin aufgeteilt ist, findet in Formen des Seminars und der Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Erfolge, des Ausstellungswettbewerbs der Einheiten und des Austausches der neuen Techniken statt.